Dann begrüße ich euch ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung live aus der ACC-Galerie Weimar. Begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die über die Big Blue Button Konferenz hier zugeschaltet sind, und würde am Anfang nur ganz kurz ein paar Worte sagen zu dieser Konferenz. Die Grundeinstellung des Raums ist so, dass jeder, der den Raum betritt, dessen Mikrofon erstmal stumm geschaltet ist. Wir würden euch bitten, das auch während des Vortrags so beizubehalten, damit alle quasi in den vollen Genuss dessen kommen, was hier gesagt wird und hörbar sein soll. Eine Diskussion im Anschluss des Vortrags wird möglich sein. Und wir würden euch dafür dann bitten, die Chat-Funktion zu nutzen. Ich würde das dann am Ende einfach dann nochmal erklären. Genau. Was heute hier stattfindet, ist die dritte Veranstaltung im Rahmen der diesjährigen Reihe Kunstspektakel und Revolution. Ich freue mich, dass Steffen Händel hier ist, der heute über den Malik Verlag sprechen wird. Und ich würde ganz am Anfang vielleicht nur so ein paar Worte sagen, warum das Sinn macht, dass im Rahmen dieser Reihe eben der Malik Verlag besprochen wird. Kunstspektakel Revolution im Allgemeinen ist ja eine Veranstaltungsreihe, die sich schon seit über 10 Jahren auseinandersetzt mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik. Eine Kooperation der ACC-Galerie Weimar mit dem Bildungskollektiv und immer wieder unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Und der Ausgangspunkt war eine Auseinandersetzung mit den historischen Avantgarde-Bewegungen der Kunst, wo eben ausgelotet werden sollte, wie ist da in einer bestimmten Phase der Geschichte das Verhältnis von revolutionären Bewegungen und Versuchen auf dem Gebiet der Ästhetik. Und in gewisser Weise, nach verschiedenen Umwegen und verschiedenen Themen, die wir uns da angeschaut haben, kehrt die Reihe dieses Jahr vielleicht so ein bisschen zurück an ihren Ausgangspunkt, nämlich in die 20er Jahre, in die Zeit der Weimarer Republik. Und es soll im Laufe der Veranstaltungsreihe vielleicht so ein bisschen so ein loses Netzwerk deutlich werden. Radikale Linke und radikale Kunst in der Weimarer Republik ist der Titel. Und genau, es sollen da auch Debatten und Lebenswege beleuchtet werden, wo eben irgendein Verhältnis zu Kunst und irgendein Verhältnis zur revolutionären Bewegung immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und da schien der Malik Verlag auf jeden Fall zentral zu sein. Wir werden im Laufe der Reihe auch noch weitere Figuren kennenlernen, die in diesem weiteren Netzwerk des Malik Verlags aufgetaucht sind. Die nächste Veranstaltung am 11. Juni, da wird es um Franz Jung gehen, der beim Malik Verlag mitgewirkt hatte und dort auch veröffentlicht hat. Else Lasker-Schüler wird eine Rolle spielen, die in gewisser Weise namengebend gewesen ist für diesen Verlag. Und insgesamt ist der Malik Verlag einfach ja, ein Projekt gewesen oder ein Netzwerk gewesen, ein Vorhaben gewesen, an dem sich sehr viel konzentriert hat und der einfach mit unglaublich vielen spannenden Geschichten zum einen verbunden ist und auf der anderen Seite aber eben genau mit Debatten, die sich um Kunst und Literatur in der Weimarer Republik drehen. Ich habe Steffen Händel eingeladen, nach Weimar zu kommen. Ich kenne ihn quasi aus meinem hallischen Umfeld, wo ich herkomme. Wir sind uns immer wieder begegnet bei Radio Korax, und Steffen hat vor knapp 2 Jahren eine Ausstellung in Halle im Literaturhaus mitkuratiert, wo es auch schon an den Malik Verlag ging. Und bei der Planung dieser Reihe ist mir das wieder eingefallen, und deswegen habe ich ihn gefragt, herzukommen. Freue mich, dass du hier bist. Genau, Steffen ist Literaturwissenschaftler, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Halle in der Germanistik. Genau, und Malik Verlag ist, glaube ich, was auch schon seit einer Weile dich beschäftigt. Um diese Veranstaltung vielleicht interessant zu machen, auch mit diesem Weimar Bezug, will ich eine kurze Stelle vorlesen aus einem Buch, das herausgekommen ist, als in den 60er Jahren der Malik Verlag eine Ausstellung hatte in Berlin an der Akademie der Künste, und eben Wieland Herzfelde da auch nochmal so eine Art Zusammenstellung gemacht hat und auch nochmal aufgeschrieben hat, was es auf sich hatte mit dem Malik Verlag. Wieland Herzfelde ist jetzt der zentrale Name, den ich schon gesagt habe. John Hartfield wird uns da begegnen. George Grosz ist ganz wichtig. Und dieser Zusammenhang ist ursprünglich entstanden im Laufe des Zweiten Weltkrieges, wo Wieland Herzfelde eine Zeitschrift zusammen mit anderen herausgeben wollte, die sich erstmal auf der literarischen Ebene gegen den Krieg richten sollte. Die haben durch einige Tricks ebenso, haben sie sich an der Zensur vorbeigemogelt, und in diesen Kriegswirren haben sie es geschafft, eben einige Ausgaben dieser Zeitschrift herauszugeben. Und bei einer dieser Geschichten, die Herzfelde in diesem Buch erzählt, kommt tatsächlich auch Weimar drin vor, denn Für Herzfelde war es immer sehr wichtig, seine Zeitschriften und Bücher in auch guten Druckereien herstellen zu lassen und dass die Druckqualität eine gute ist. Und so stieß er auf eine Druckerei in Weimar und davon handelt eine Geschichte während des Ersten Weltkriegs, die er hier erzählt. An den Abenden im November und Dezember hatte ich mich nicht mehr beteiligen können, denn ich war wieder zum Militär geholt worden. Also er meint hier Literaturabende, die sie während des Ersten Weltkriegs mit Malik-Autoren organisiert haben. Korrespondenz und Korrekturen wurden mir an die Westfront nachgeschickt. Im Januar erhielt ich nach Berlin einen nach Berlin adressierten kurzen und höflichen Brief der Firma Dietsch und Brückner, was die Druckerei aus Weimar war. Es lag ein Kontoauszug bei. Im Brief stand nichts von Bezahlen, Abdecken, Ausgleichen, Scheck oder dergleichen. Man bat nur um Mitteilung, ob wir mit dem Saldo konform gingen. Mit einem Feldpostbrief antwortete ich sogleich, das Schreiben sei verspätet in meine Hände gelangt, weil es mir an die französische Front nachgeschickt wurde. Eine Abstimmung mit unseren Buchungen nähme viel Zeit in Anspruch. Ich erklärte mich daher überzeugt, die Buchhaltung der Firma arbeite ebenso vorbildlich wie die Herstellungsabteilungen mit dem Saldo einverstanden. Was den Ausgleich angehe, so werde ich bei meinem nächsten Heimaturlaub in Weimar vorsprechen. Einige Zeit darauf erreichte mich ein etwas dicker Brief, die Antwort. Sie lautete ungefähr so: Teurer Vaterlandsverteidiger, Ihr Feldpostbrief vom Punkt, Punkt, Punkt ist in unserem Betrieb von Hand zu Hand gegangen. Die Belegschaft und die Leitung der Firma sind überzeugt, solange Männer wie Sie an der Front stehen, Männer, die noch im Trommelfeuer an ihre geschäftlichen Verpflichtungen denken, kann der Sieg nicht ausbleiben. Nur einen Wunsch haben wir und bekräftigen denselben mit der eigenhändigen Unterschrift aller Belegschaftsmitglieder. Verbringen Sie bitte die ganze Zeit Ihres wohlverdienten Urlaubes ungestört im Schoße Ihrer Familie. Der Ausgleich des Saldos hat Zeit bis nach dem Siege. Wie der Gruß formuliert war, habe ich vergessen. Es folgten auf einigen Blättern die erwähnten Unterschriften. Es handelte sich also bei dieser Weimarer Druckerei um eine patriotische Druckerei, die die Vaterlandsverteidigung hochhielt und offensichtlich das, was sie in sehr guter Qualität druckte, nicht selbst gelesen hat. Denn das, was in dieser Zeitschrift Neue Jugend zu lesen war, war zu dem Zeitpunkt schon längst sehr direkt gegen den Ersten Weltkrieg gerichtet. Das vielleicht soweit als Einstieg. Und ansonsten würde ich dann dir das Wort übergeben und setze mich ins fiktive Publikum. Ja, danke Lukas, danke der ACC-Galerie für die Einladung. Das wird ein bisschen Tour de force, weil, Lukas hat es schon erzählt, es gibt unendlich viele Geschichten aus den Reihen des Malik Verlags. Ich habe mich versucht, darauf zu konzentrieren, quasi den inneren Zusammenhang dieser Unternehmung zu skizzieren und zurückzubinden an die Debatten der Zeit. Ich beginne vorne. Also beginnen möchte ich den Vortrag mit einer Grafik. Das war der falsche Knopf, das seht ihr jetzt. Der Präsi in Dickbuch-Button. Also, sie stammt von George Grosz. Entnommen ist sie dem Buch mit dem doppeldeutigen Titel Die Gezeichneten. Eine unübersehbare Anzahl erwachsener Männer in Anzug mit Monokel und dicken Bäuchen auf Katheder stehend, Sitzungsglocken und Stühle schwingend, fliegende Brillen, fliegende Humpen, man leert Flaschen übereinander aus, schlägt sich mit schon berstenden Holzlatten, die Exekutive mit dabei. Alle verwickelt in eine einzige große Schlägerei, jeder gegen jeden. Darüber, unbeeindruckt, den Blick abgewandt, die Augen geschlossen, in sich blickend, ein engelsgleiches Wesen, ein Dichter in Lendenschurz. Er verfasst ein Hohelied auf das, das unter ihm stattfindet. Zitat, man muss die Grafik ein bisschen drehen und ein bisschen seine Augen anstrengen, aber da steht, O süße Republik des Himmels Segen, Gott schützt den Fritz. Der Titel, Goethe zugeschrieben, das ist noch der einzige Weimar Bezug, den ich habe. Der Dichter schwebet über den Parteien. Eine Realsatire. Borniert gegen das, was im Guten wie im Schlechten geschieht, produziert der Dichter geschliffene, darin eben parteinehmende Idealisierungen des Gegebenen. Darin leiste er überhaupt, so ist die quasi die Richtung, den nützlichsten Dienst fürs Vaterland. Die O süße Republik ist weder ein gemeinsames noch etwas Schönes, wie man sieht. Der Dichter nicht nur eine lächerliche, ja eine politisch reaktionäre Figur. Diese Grafik entstammt einer Debatte, die insbesondere das linkspolitische Lager der 1920er Jahre, also Zwischenkriegszeit, beschäftigte. In meinem Vortrag möchte ich diese Debatte kurz umreißen, um auf eine, wenn man so will, literarische Unternehmung eingehen, die sich diesem Streit verdankt, beziehungsweise deren Protagonisten diese Debatte mit auslösten und im Verlauf mitbestimmten. Es ist der Malik Verlag Berlin, um die zentralen Figuren zu nennen, Wieland Herzfelde, John Hartwig und Produzent der Grafik George Gross. Der Erste Weltkrieg war beendet, Deutschland besiegt, mit diesem zweifach negativen Resultat des nicht nur deutschen Nationalismus sowie der vertraglichen Entthronisierung der alten politischen Herrschaft wurde die Frage nach einem gesellschaftlichen Wie und Wozu neu gestellt. Welches politische Interesse wie zur Geltung kam, war von seinen praktischen, höchst verschiedenen Mitteln abhängig. Der Fortbestand nationaler bürgerlicher Verhältnisse konnte auf das Militär, die politische wie wirtschaftliche Elite zählen. Die Neuinstallation eines zum Beispiel sozialistischen oder kommunistischen Gemeinwesens hatte als Überzeugungsmittel nicht viel, nämlich die Kritik des alten bzw. die Ideen eines neuen Miteinanders, konnte am Beispiel Russland auf die Revolution als doch mögliche verweisen und baute auf die Potenz der zu befreienden, aber in fast jeder Hinsicht mittellosen Arbeiterschaft. Diese Potenz sollte geweckt und politisch gewonnen werden. Kunst und Literatur galten darin besondere Aufmerksamkeit. Einerseits als Orte der Sinnstiftung kultivierten und reproduzierten sie zwar falsches Bewusstsein von Nation und dem Alternativlosen darin, Anführungsstriche, guten wie schönen Gemeinwesen, konnten aber andererseits auch deswegen als besondere Mittel des revolutionären Kampfes genutzt werden. In der sogenannten Kunstlump-Debatte 1920 wurde dieser Konflikt ums Geistige zum ersten Mal in Breite ausgetragen. Oskar Kokoschka, erfolgreicher Maler und gewissermaßen systemübergreifend gewürdigter Akademieprofessor in Dresden, hatte im März 1920 inmitten des Kapp-Putsches die, Zitat, menschliche Kultur in Gefahr gesehen. Nicht parteinehmend für einen Standpunkt in dem Konflikt, sondern alle Parteien gleichermaßen adressierend, will er an den seiner Meinung nach fraglos von allen geteilten Wert des deutschen Kulturschatzes erinnern, dem bevorstünde, von Kugeln durchlöchert zu werden. Man solle sich doch, Zitat, ob links, rechts oder mittelradikal, bitte fern der Museen und Sammlungen um diese sekundäre Sache des politischen Bekriegen. George Gross und John Hartfield antworten, Zitat, was soll der Arbeiter mit dem Geiste der Dichter und Denker, die angesichts all dessen, was ihm den Lebensatem abschnürt, keine Verpflichtung fühlen, den Kampf gegen die Ausbeuter aufzunehmen? Ja, was soll den Arbeitern die Kunst? Künstler haben die Welt trotz all dieser Schande in beruhigendem Lichte gemalt. Die Schönheit der Natur, den Wald mit Vogelgezwitscher und Abendsonnenschein. Zeigt man, dass der Wald in den schmierigen Händen des Profitmachers ist, der ihn meilenweit als sein Privateigentum erklärt, über das er allein verfügt, der ihn abholzt, wenn sein Geldschlot es erfordert, ihn aber umzäunt, damit Frierende darin sich kein Holz holen können. Doch die Kunst ist tendenzlos. Sieh an. Im Artikel Kunstlump versuchen Gross und Hartfield, die Funktion der bürgerlichen Kunst in zweierlei Richtungen zu bestimmen. Die Welt des Bürgers und des Privateigentums dient ihr, dieser Kunst, als Maß. Demgemäß agieren sie gegen das Wohl der vom Eigentum systematisch Ausgeschlossenen. Sogenannte freie Kunst bedeutet also nicht tendenzlos, sie ist ideell wie praktisch die Kunst der Herrschenden und ihres Weltbildes. Mit Kultur heißt es, haben sich das Groß- wie Kleinbürgertum vielmehr gegen soziale Veränderung gepanzert. Zitat, ein alter Schlachttrick der Bürger. Gross und Hartfield beenden ihren Text mit folgenden gesperrt gedruckten Aufruf. Wir fordern alle auf, Stellung zu nehmen gegen die masochistische Ehrfurcht vor historischen Werten, gegen Kultur und Kunst. Von euch Arbeiter wissen wir, dass ihr eure Arbeiterkultur ganz allein schaffen werdet, ebenso wie ihr eure Klassenkampforganisation aus eigener Kraft geschaffen habt. Wird 1920 noch die tendenziöse Tendenzlosigkeit bürgerlicher Kunst kritisiert, wendet man sich zugleich an die Arbeiter, sich nicht nur der bürgerlichen Kunst fernzuhalten, weil sie gegensätzlichen Interessen dienlich ist bzw. dient. Vielmehr scheint ein eigener Bedarf auf, die Interessen der Arbeiterinnen künstlerisch zu bilden und darzustellen. Insofern hatte man sich als ein kritischer politischer Dichter wie Gross und Hartzfields Bruder Wieland Herzfelde 1925 rückblickend formulieren, der Zitat Tendenzkunst im Dienste der revolutionären Sache unterzuordnen. Ihre Schrift nennen Sie im ernsten Spott, und das ist sicherlich eine Reminiszenz an Kokoschka, die Kunst ist in Gefahr. Eine Kunst, die als, Zitat, Goethe im Trommelfeuer, Nietzsche im Tornister, Jesus im Schützengraben existiert und gut koexistiert, wenn, Zitat, geschossen, gewuchert, gehungert, gelogen wird, muss sich ihrer Funktionalität bewusst werden und sich offen politisch positionieren. Eine Kunst, dem es um den Zweck der ein Künstler, dem es um den Zweck der politischen und ökonomischen Befreiung geht, muss die Kunstimmanenz, die Gross, Hartfield und Herzfelde als Dadaisten selbst noch satirisch verfolgten, überwinden und sein Handwerk als Mittel verstehen. Das heißt dort, er wird sich bemühen, die Kampfidee des Arbeiters Ausdruck zu verleihen, wird den Wert seiner Arbeit an ihrer sozialen Brauchbarkeit und Wirksamkeit messen, nicht an unkontrollierbaren individuellen Kunstprinzipien oder am öffentlichen Erfolg. Ja, ja, die Kunst ist in Gefahr. Der zuerst in der Zeitschrift Der Gegner 1920 und dann als Band der Reihe Kleine revolutionäre Bibliothek herausgegebenen Schrift Gesellschaft, Künstler und Kommunismus führt Herzfelde neben der Kritik der bürgerlichen Kunst auch aus, was denn nun Kunst für die proletarische Revolution bedeute. Das doppelt agitatorische Potenzial revolutionärer Kunst als Kritiker des Alten und als Erklärer einer Alternative musste Herzfelde gegenüber seinen Genossen noch bewerben. Zitat. Wenn irgendeine Aufgabe während der Revolution, gemeint ist die natürlich 1918-19, liegen blieb, ja überhaupt kaum als solche erkannt worden ist, so ist es diese. Wo sind die Romane, die Erzählungen, Theaterstücke und Gedichte, die dem politisch Gleichgültigen, Verkleisterten oder Mutlosen die Zusammenhänge aufzeigen, die ihn gefühlsmäßig daran hindern, dass die politischen Begriffe aus den verschiedenen Lagern für ihn überhaupt erst einmal realen Inhalt bekommen, dass er aufnahmefähig wird für die kommunistischen Ideen, dass er die nötige Einsicht gewinnt, um sich gegen das tägliche Gift der bourgeoisen Presse und der durch sie gezüchteten Ansichten in und um sich zu wehren. Wo sind die Schriftsteller, die wie mit Scheinwerfern hinter die Kulissen der Banken, der Großindustrie, der Börse, der Diplomatie und des Handelns leuchten, auf dass der kleine Mann endlich aufhöre, nur die Fassade dieser Dinge zu sehen, während ihr wahres Wesen ihm verhüllt bleibt, vom Nebel abstrakter Urteile für und wider sie. Davon waren die eigenen Genossen zuerst noch zu sensibilisieren und zu überzeugen. Kunst als Waffe, wie Friedrich Wolff forderte, gingen die Kommunisten erst mit der Gründung des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller 1927 programmatisch an. Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und der gescheiterten Revolution schien die Kunstproduktion aber für Kommunisten politisch unangebracht. Für einen revolutionären Künstler ein doppelt schweres Dasein, denn ohne Organisation, das heißt, für sich zu existieren und zu wirken, war schon materiell unmöglich. Zitat, das Proletariat ist psychisch und ökonomisch so gut wie unfähig, Künstler zu beschäftigen. Frustriert, heißt es bei Herzfelde. Die revolutionären Parteien Deutschlands haben nicht nur keinen Versuch gemacht, diese Lage des kommunistischen Künstlers zu erkennen und ihn aufgrund ihrer marxistisch geschulten Intelligenz zur Lösung des Dilemmas zu helfen. Sie haben sich begrifflicherweise, da es sich um keine Massenerscheinung handelt, nicht darum gekümmert. Sie haben sich jedoch des Öfteren mit einer für revolutionäre Marxisten beschämenden Verständnislosigkeit in ihren Kritiken über die verschiedensten Ismen und sonstige künstlerischen Versuche ergangen, deren A und O die bequeme Behauptung war, Alles dies sei, weil es verworren, unreif und unverständlich ist, ein Produkt bürgerlicher Dekadenz. Mit der Frage, wie und was soll ich als Künstler arbeiten, lässt man ihn allein. Was Herzfelde 1920 ausführlich darlegt und worauf er in verschiedenen Schriften immer wieder zurückkommt, ist eigentlich auch die Geschichte und das Motiv der Aktivitäten seiner Person und seiner Mitstreiter. Mit seinem Bruder Helmut Herzfeld und dem gemeinsamen Freund Georg Groß waren sie bereits während des Ersten Weltkrieges zueinander gekommen. Sie teilten einen dezidierten Antimilitarismus, eine Kritik des Nationalen als dessen Bedingungen und wurden dagegen aktiv. Von der sogar urkundlichen Anglizierung der Namen Helmut Herzfeld zu John Hartfield und Georg Groß zu George Gross inmitten des Kriegs als deutliche Ansage gegen Kriegs- und einhergehender Feindbildlogik über Hartfields Fahnenfluchten von der Front und Herzfeldes praktische Sabotage an der Front bis zum Verfassen und Verlegen kriegs- und herrschaftskritischer Schriften und Grafiken. Hatten Sie sich über die Sinnstiftungsangebote der Kunst und Literatur, auch des Krieges, noch als Dadaisten und kunstimmanent belustigt, gingen Sie nun sukzessive daran, eine entsprechende politisch-proletarisch-revolutionäre Öffentlichkeit zu stiften. Sie gründeten den Malik Verlag. Die mit Anekdoten umrankte Gründung hatte indes eine sachliche Not, nachdem die Zeitschrift Neue Jugend verboten worden war, die bereits als Schülerzeitung vor dem Krieg existiert und deren Lizenz Herzfelde im Krieg erworben hatte, um die Zensurbehörde zu umgehen, die brauchte eine neue Konzession. Man erschlich sie sich und gründete gleich einen ganzen Verlag. Dessen Arbeit konzentrierte sich zu Beginn, es waren ja die ereignisreichen Jahre, kurz nach dem Krieg 1919 bis 21, auf diverse Zeitschriften, denn man wollte unmittelbar wirken. Jedermann, ach, das war die eine Schrift, noch die andere Schrift, jetzt sind wir hier, ganz links, jedermann sein eigener Fußball, nach einer Ausgabe wegen, Zitat, Verächtlichmachung der Reichswehr und Verbreitung unsittlicher Schriften verboten. Die Pleite, nachdem jede einzelne Ausgabe der Zensur zum Opfer fiel, entzog man der Zeitschrift als Ganzes 1920 die Druckgenehmigung. Es folgte unmittelbar der Gegner, die man sich quasi einkaufte und die man redaktionell übernahm. Sie endete 1921. Inhalt und Erscheinungsbild dieser Titel waren speziell neben sachlichen und satirischen Auseinandersetzungen zum einen mit den sich wandelnden, doch reaktionären Verhältnissen und zum anderen mit der zu diskutierenden Alternative für dieser 1917, die Sowjetunion, als Möglichkeit wirkte, fanden sich Anfänge literarisch-revolutionärer Publizistik, unzählige satirische Grafiken von George Gross und vermehrte Typografie- und Montagearbeiten von Hartfield. Der Verlag begann ab 1920 parallel zu den Zeitschriften Bücher und Reihen zu verlegen. In der ersten Zeit sind noch sachliche Titel sehr präsent, zum Beispiel eine Biografie von Lenin, Schriften von Trotzki zum Hungern in Russland, Abhandlungen von Mühsam, Wittvogel, Lukács, Babüs. Sie sind, neben Herzfeldes Aufsatz, Teile der Reihe Kleine Revolutionäre Bibliothek. Das Erscheinungsbild ist noch sehr sachlich, sehr neutral. Daneben beginnt Malik, solche Literatur zu verlegen, die inhaltlich und formal das realisieren sollte, was man sich von einer revolutionären Literatur versprochen hatte. Eine Zersetzungsliteratur zum einen zu sein, also die alten, wieder bestehenden und auch weiterhin gut beleumundeten Institutionen der bürgerlichen, nationalen und kapitalistischen Verhältnisse zu verunsichern und zu hintergehen. Dazu gehörten auf jeden Fall die Bücher des US-Amerikaners Upton Sinclair. Dieser war als Mark Racker in der US-Öffentlichkeit eine gewisse Persona non grata. Für The Jungle, Deutsch der Sumpf, hatte Sinclair zu Beginn des Jahrhunderts die Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie recherchiert, sie in Romanform öffentlich gemacht und so für einen großen politischen Skandal gesorgt. Andere Bücher über die Börse, die Kirche, die Öl- und Kohleindustrie etc. folgten und verursachten ähnlichen Aufruhr. Malik begann, diese Romane auf Deutsch zu verlegen und als Gesamtwerk zu veröffentlichen. Die Auflagenhöhe betrug zuweilen mehrere hunderttausend. Werke des Russen Ilja Ehrenburg dienten derselben Aufgabe, Zersetzung. Das Leben der Autos thematisierte die Autoproduktion à la Citroën und Ford als Industrie der Ausbeutung von Kolonien und hiesigen Arbeitern gleichermaßen. Spanien heute berichtet von gegensätzlichen Lebenswirklichkeiten in Spanien kurz vor dem Bürgerkrieg. Moskau glaubt nicht an Tränen, erzählt die erfundene Geschichte eines in Paris lebenden Künstlers, der an den Eigentumsverhältnissen zerrieben wird. Deutsche Zersetzungsliteratur entstand erst gegen Ende der 20er Jahre, insbesondere nachdem Kunst und Literatur als Teil kommunistischer Arbeit quasi parteioffiziell begriffen worden war. Ernst Ottweils Ruhe und Ordnung, wie Theodor Pleviers Der Kaiser ging, die Generäle blieben, thematisierten den sich fortsetzenden deutschen Militarismus nach 1918. Die Autobiografie des Hochstaplers Domela, der falsche Prinz, persiflierte die weiterhin praktizierte Hörigkeit gegenüber dem eigentlich abgedankten Adel. Ottweils »Wenn Sie wissen, was Sie tun« erzählt als Reportageroman von der Klassenjustiz der Weimarer Republik. Neben der Literatur, die die gegebenen Verhältnisse erhellen und das Einverständnis mit ihnen erschüttern soll, wird zugleich eine Literatur ins Programm aufgenommen bzw. durch den Verlag ermöglicht, die die deutsche proletarische Arbeiterschaft mobilisieren und mit der Idee von ihnen gemäßen alternativen Verhältnissen bekannt machen wollte. Franz Jung ist einer dieser Autoren der ersten Stunde. Sein Roman, wenn man es so nennen will, Die Eroberung der Maschinen von 1923, erzählt von den Kämpfen der Arbeit im Ruhrgebiet. Autor der ersten Jahre war auch Oskar Kanehl, Steh auf, Prolet, eine der ganz wenigen Lyrikbände bei Malik, war mit zahlreichen Grafiken George Gross versehen. Ein anderer erfolgreicher Band, der unter anderem mit Gedichten das Leben der Chemiearbeiter in Leuna beschreibt, war Wolfgang Bauers Stimmen aus dem Leunawerk. Eine besondere, gemessen an der Publizistik der Weimarer Republik herausragende Stellung nahm der Malik Verlag in Bezug zu russischen, genauer sowjetischen Autorinnen ein. Kein anderer deutscher Verlag veröffentlichte mehr neurussische Gegenwartsliteratur. Bei Malik stellt sie den größten Teil fremdsprachiger Literatur und selbst überwog in manchen Jahren der Anteil russischer Autorinnen den der Deutschen bei Weitem. Nicht nur wurden im großen Umfang die modernen Klassiker spätzaristischer, sozialkritischer Literatur von Tolstoi und Gorki verlegt, dazu gleich ein bisschen mehr, warum das gemacht wurde. Herzfelder verlegte auch weiterhin, ein bisschen so die Tradition des Gegners fortführen, Sachtext über das neue revolutionäre Russland. Vor allem aber spezialisierte sich der Verlag auf neue proletarische und revolutionäre Literatur. Übersetzungen wurden speziell in Auftrag gegeben, dabei richtete sich Herzfelder ausdrücklich nicht an die inhaltlichen oder ästhetischen Direktiven der KP Deutschlands oder der SU. Neben Werken von Isaac Babel, Majakowski, Vera Figner oder von dem besagten, eben als nicht linientreu empfundenen Ilja Ehrenburg, war es die Anthologie 30 neue Erzähler des neuen Russlands, welches für Aufsehen sorgte. Sie stellte zum ersten Mal in Deutschland und gewissermaßen auch für Europa, weil die anderen Länder wie Frankreich und so weiter aus Deutschland übersetzten, literarische Bearbeitungen der neuen sowjetischen Gegenwart dar. Zwischen 1929 und 1931 kam es zu drei immer wieder leicht veränderten Auflagen. Auf zwei Aspekte, die für den Malik Verlag entscheidend waren und für die er bis heute steht, möchte ich noch kurz eingehen. Zum ersten die Finanzierung. Die Not, für die eigenen Inhalte ein eigenes Medium zu schaffen, war, wenngleich immer wieder torpediert durch die Willkür der politischen Gewalt, mit dem eigenen Verlag sicher geschaffen. Indes war man ein Verlag unter kapitalistischen Verhältnissen. Auch wenn man revolutionäre oder proletarische Inhalte vermittelte, das Buch musste sich als Ware bewähren und die adressierte mittellose Arbeiterschaft auch gekauft werden. An diesem Dilemma arbeitete sich der Verlag ab und erschloss sich Wege der Querfinanzierung. Erstens ermöglichte Malik seine Projekte durch den äußerst profitablen Verkauf der Grafiken von George Gross. Dabei machte man sich den Widerspruch der Verhältnisse zu eigen. Die polit-satirischen Grafiken wurden der Renner nicht nur unter den Linken, sondern auch beim bürgerlichen, zahlungskräftigen Publikum. Gross galt ihnen zuweilen als wichtigster europäischer Zeichner. In der Weltbühne heißt es dazu 1924, so richtig wie zickig. Zitat, dieser George Gross, dieser George Gross, den gleichzeitig die KPD zu ihrem Hoflieferanten, zu ihrem Heros, zu einer Art legendärer Persönlichkeit macht, sie, die bekanntlich gegen jede Legendenbildung ist. Wem kann die Gross-Legende angenehmer sein als dem Malik? So war es, auch Anti-Werbung half. Die Grafik, der Mann am Kreuz will uns etwas sagen, beziehungsweise Jesus mit Gasmaske, beziehungsweise Maul halten und weiter dienen, also drei Titel zu einem Bild, ursprünglich gedacht als 10 Bild für die Piscator-Bühne, handelte Gross und dem Verlag einen Blasphemieprozess und eben auch mehr Prominenz an. Man verkaufte in einer eigenen Galerie, die zeitweise der Malik-Buchhandlung angeschlossen war, und zwar teure Originalgrafiken neben Mappen und schließlich auch Bände mit Reproduktionen der Zeichnungen und Grafiken. Titel waren Das Gesicht der herrschenden Klasse, Abrechnung folgt oder, oben schon zitiert, Die Gezeichneten. Zwei andere Weisen der Querfinanzierung sind erstens die Gesamtausgaben Tolstois und Gorkis. Sie waren dem deutschen Publikum schon sehr bekannt, ihr Absatz also umsatzsicher und mit Schweinslederausgaben auch ein preisintensives Angebot für den repräsentationsbedürftigen Bildungsbürger. Zweitens die Idee, viele der Neuausgaben in verschiedenen Ausstattungen zeitgleich zu veröffentlichen und durch Edelausgaben die Paperback-Ausgaben zu subventionieren. Ein wesentliches Moment zur Verbilligung der Ware Buch, einerseits als Konkurrenzvorteil und andererseits als notwendige Bedingung, um die arme Leserschaft zu erreichen, erläutert Herzfelde, als er sich an der Debatte zwischen Rowohlt und Tucholsky um die Frage beteiligt, ist das deutsche Buch zu teuer? Jein, sagt Herzfelde, man muss eben nur aus der Preisrechnung weglassen, was anderen dessen naturwüchsiges Element ja sogar Grundmotiv ist, der Unternehmerprofit. Herzfelde schreibt, das deutsche Buch muss nicht so teuer sein, wenn der Verleger davon absieht, von vornherein Gewinn einzukalkulieren. Und er schließt sarkastisch, aber auch in unserer Welt, wo Ausbeuten als eine edle Kunst gilt, können Produkte zu teuer sein. Und viele deutsche Bücher sind es. Was allerdings bei einem erheblichen Teil im Hinblick auf den Inhalt nur zu begrüßen ist. Wofür Malik noch heute einschlägig bekannt ist und Antiquar wie Sammlerherzen höher schlagen lässt, bekanntlich wollte ja auch Tucholsky als Malik-Buchcover wiedergeboren werden, ist John Hartsfields Bild- und Ausstattungsprogramm. Dazu ein paar Schlaglichter. Also kein Anspruch auf Vollständigkeit, man könnte tagelang darüber berichten. Also waren die ersten Veröffentlichungen des Malik-Verlags noch von Gross-Grafiken dominiert, übernahm im Laufe der 20er Jahre Hartfield bis dato hauptsächlich für die Typografie verantwortlich die Aufgabe der Covergestaltung. Bucheinbände hatten bis dahin allein Schutzfunktion, Hartfield bezog sie als Element der Buchgestaltung und Werbung mit ein und natürlich auch für inhaltlich offensive Vermittlung der Buchinhalte. Das tat er mit der relativ neuen Technik der Fotomontage bzw. Collage. Fotos galten als unedles künstlerisches Medium. Hartfield benutzte sie als agitatorisches Mittel, um Wirklichkeitsaussagen zuzuspitzen und Blickweisen zu verunsichern. Ein Verfahren, das er unter anderem für die Titelblätter der AIZ und für Wahlplakate der KPD verwendete und somit auch sehr bekannt wurde. Das Prinzip möchte ich an einem Beispiel, das sind zwei Buchumschläge, kurz skizzieren. Haben wir übersprungen? Sind wir richtig? 1922 wurden im Malik Verlag zum ersten Mal John Dos Passos Drei Soldaten herausgegeben. Hartfield zeigt auf dem Cover, auf dem Originalcover, das ist linke Hand, drei Soldaten, ganz bei sich, vor der US-amerikanischen Fahne. Im Vergleich zur Version 1929 kann man gut erkennen, in welche Richtung Hartfield die Technik Fotomontage entwickelte. Hier sieht man, wie 1922, die gleichen drei Soldaten, sie sitzen und pflegen Soldatenromantik. Die Rückseite, also ne, man muss jetzt sehen, rechts ist die Front, links ist die Rückseite des Buchs. Die Rückseite zeigt ein weiteres Bild, das nun deutlich in Kontrast zum Frontmotiv tritt. Die Romantik wird mit dem Verbleib auf dem Schlachtfeld konfrontiert und erfährt so eine sachliche Relativierung. Soldat ist Mann, um zu sterben. Diese Montagetechnik wird zuweilen mit Collage zugespitzt. Außerdem arbeitet Hartfield mit bebilderten Vorsatzblättern. Da habe ich auch ein Beispiel, um gleiche Effekte zu erwirken. Ich will einfach nur, weil man es recht schlecht erkennt, auf das rechte Beispiel kurz verweisen. Das ist aus E.A. Ehrensburg, das Leben der Autos. Wenn man aufschlägt, hat man in den ersten Vorsatzseiten einen Riesenparkplatz mit Ford Modell T's, quasi diesem klassischen tayloristisch hergestellten Massenprodukt der US. Leute sitzen drauf und picknicken und haben gut Spaß, und auf dem Vorsatzpapier hinten ist ein Bettler, also so ein abgewrackter Typ, der vor einem großen Citroën-Reklame steht. Diese Frontmotive illustrieren somit nicht nur den Inhalt der Bücher, sie warben mit der politisch-kritischen Aussage. Dies wurde in manchen Bänden durch den Buchrücken auch noch unterstützt, zuerst als Werbegag, indem man im Verkaufsregal, ohne das Buch erst wählen und rausziehen zu müssen, bereits mit dem Inhalt konfrontiert wurde. Zugleich waren auch diese Texte bewusst gewählt. Sie geben Ausschnitte der Romane wieder, und zwar mit ihren pointiert politischen bzw. politmoralischen Kritiken. Das sind jetzt die Beispiele, die auch rechter Hand sind, diese drei Scans von den Ottwald und Plevierband. Ganz rechts ist Ottwalds Klassenjustizroman, denn sie wissen, was sie tun, zu sehen. Und darauf sind mehrere Paragraphenzeichen zu sehen, statt des Textes. Der Inbegriff legitimer, hoheitlicher, staatlicher Gewalt, also diese Paragraphenzeichen, das wird zum Ornament und darüber, einfach nur, indem es gedoppelt und wie Tapete angewendet wird, delegitimiert. Der Buchrücken ist auch in einer anderen Weise eine gewitzte Stellung zu den eigenen Inhalten der proletarisch-revolutionären Literatur, nämlich in Auseinandersetzung mit der gutbürgerlichen Käuferschicht. Im ehrwürdigen Goldprägedruck findet man nichts Florales, das ist alles sehr geometrisch, erstens. Und zweitens ranken keine Titel entgegen, die von Geist, hohen Werten, Psychologisierung oder Romantik zeugen. Es sind Verknappungen von Titel auf ihre Schlagwörter hin, ganz diesseitig materialistisch, politökonomisch. König Kohle, 100%, Dollar, Auto, Moskau, der Leitweg der Liebe. Jetzt habe ich so einen ganz kiesigen Schlusssatz, den erspare ich uns. Ich wäre fertig mit dem Porträt und dem Durchzieher durch das Konzept, den Ansatz und die Praxis der Leute von Mali. Danke. Dann ganz vielen Dank für deinen Vortrag und virtueller Applaus gewissermaßen. Genau, es würde jetzt sozusagen für alle, die zuhören, die Möglichkeit bestehen, Fragen loszuwerden. Ihr könnt dafür einfach links unten das Chatfenster benutzen und eure Fragen da reinschreiben, um quasi dem Publikum so ein bisschen Zeit zu geben, um Fragen zu formulieren und da einzugeben. Würde ich vielleicht einfach mit dir so ein bisschen ins Gespräch kommen auch. Ich würde vielleicht nochmal gerne auf das eingehen, was du am Anfang so ein bisschen forciert hast, nämlich wie Wieland Herzfelde und seine Leute vom Malik Verlag quasi sich positionieren in diesen Kunstdebatten, die da irgendwie stattfinden. Und du hast es ja angedeutet, dass es gewissermaßen so mehrere Etappen gab. Die eine Etappe ist ja sozusagen während des Ersten Weltkrieges erstmal vielleicht ganz naiv zu glauben, über Literatur, die auch nicht passt zu der Kultur, die sich das Kaiserreich gibt, darüber wird was transportiert, was irgendwie mehr ist und was irgendwie ja, dem Geist des Krieges auf der geistigen Ebene auch was entgegenstellen kann. Dann ist sozusagen die nächste Etappe so ein bisschen die Entdeckung des Dadaismus. Und Wieland Herzfelde hat das ja, glaube ich, auch mal gesagt, dass sie diejenigen sind, die den Dadaismus überhaupt erst politisch gemacht haben. Zürich war gar nicht so politisch, aber dann die Berliner Dada-Messe, da lag die politische Sprengkraft drin, wo sie sozusagen aus der Kunst heraus und aus den Formsachen, die sie mit der Kunst entwickeln, irgendwie so was Zerstörerisches entwickeln, was auch gegen die Weimarer Republik gerichtet ist und gegen das, was da herrscht. Und dann ist ja die dritte Etappe, das glaube ich, was du stark gemacht hast, nämlich, dass man eigentlich den Schritt aus der Kunst herausgeht und den Inhalt in den Vordergrund rückt und die Kunst, wenn dann, zu einem Zweck wird. Ich finde es interessant, vielleicht, also würde dich gerne fragen, ob du dazu auch nochmal was ausführen kannst, weil es gibt ja dann noch später eine Debatte, die wiederum, die so ähnlich klingt, aber wiederum was anderes markiert, nämlich die Formalismusdebatte, wo kommunistische Kunsttheoretiker ja Experimente der Kunstavantgarde verwerfen und ihr vorwerfen, das findet nur auf der formalen, auf der Formebene statt. Dem ist ja sozusagen John Hartfield später auch in der DDR so ein bisschen zum Opfer gefallen. Genau, vielleicht kannst du sozusagen sagen, in diesem Spannungsfeld, wie du da sozusagen den Malik Verlag einordnen würdest oder was vielleicht Hartsfelde und andere dazu geschrieben haben, wie sie sich da positionieren. Ja, das ist ja das Eingemachte der ersten Jahre. Ne? Das ist jetzt eigentlich ein Riesenfeld, weil das richtig in die theoretischen Auseinandersetzungen, die sie sich hier erarbeitet haben, reingeht. Die Etappen hast du ja gut genannt, würde ich sagen, das muss ich jetzt nicht nochmal doppeln. Das ist total akkurat. So habe ich das auch verstanden oder rekonstruiert. Es ist, der Schritt ist, der hört sich so klein an, ich will vielleicht das nochmal stark machen, ist aber wirklich ein prinzipieller Schritt, nämlich der Raustritt aus der Kunst. Die haben ja, also das waren ja alles, wie soll man sagen, Fans und die waren ja wirklich Künstler. Also die haben das gelebt, die waren in Berliner Kreisen unterwegs, die haben Else Lasker Schüler vergöttert, jedenfalls der Hertzfelder hat das gemacht. Die waren ganz emphatisch bei der Kunst und sind erstmal ganz herangegangen, das kann nicht zusammengehen, Kunst und Krieg, da findet statt. In den Zeiten sind sie gerade in ihrem Teenager-Dasein und haben schon gemerkt, irgendwas läuft da quer. Also die Sinnangebote, die Kunst permanent stiftet, entweder interessieren die sich nicht für den Krieg oder es ist eine Legitimation des Krieges. Und dort wurden die erstmal ganz destruktiv als Dadaisten, also neben dem ganzen Praktischen, was sie ja auch gemacht haben, aber auch da schon mit einem künstlerischen Anspruch. Also wenn man so ein bisschen in der Biografie von Hertzfelde rumgeht, wie er schreibt über seine Fronterfahrung, der war ja ordentlich bei der Sabotage dabei, aber immer noch so, der wollte kreativ dabei sein. Also zweimal auf dieselbe Art sabotieren wollte er auch nicht. Da wollte er als Künstler sabotieren. Das hat er später revidiert und hat gesagt, da war ich mir mit meinem Kunstbegriff selber im Wege. Es wäre viel praktischer gewesen, ordentlich durchzuziehen, auch wenn man 20 Mal Sand in die Tanks der Autos gemacht hätte und nicht nur einmal, weil man wollte sich nicht wiederholen. Man hat schnell erkannt, dass in der Kunst, wenn man Kunst immanent bleibt, man kann schon viel Kritik vermitteln, das, was die Kunst als Sinnangebote permanent bereitet. Man kann das blamieren, man kann sich darüber lustig machen. Das haben sie als Dadaisten auch fleißig gemacht. Und haben wir mal gemerkt, dass aber in der Kunst selbst überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, existiert, politisch zu werden, weil die Kunst sich ja selbst immer relativiert, daran halt anderen Werten zu gehorchen. Ja? Siehe Kreativität, Authentizität und so weiter. Und das haben sie einfach abgewogen zu dem Zweck, den sie wollten. Ja, also sie haben schon gemerkt, sie wollen einerseits keinen Krieg mehr oder den Krieg beenden oder dann befreite Verhältnisse haben, von Politik und Ökonomie befreite Verhältnisse. Und daneben den Zweck zu haben, Kunst, da haben sie gemerkt, das geht gar nicht zusammen. Und haben dann den Schritt getan, und das ist, sagt man so schnell, aber das ist ein prinzipieller zu sagen, dass das Gute in der Welt nicht durch eine besondere reine Praxis der Kunst entsteht. Ja, das ist ja so das Ideal der Kunst, wenn alle nur ordentlich nachdenken und ordentlich, alle hätten eine ästhetische Empfindung, würden sie alle vernünftige Menschen werden und liebe Menschen und dann gäbe es kein Unrecht mehr oder so. Da haben die gesagt, das ist ein Blödsinn. Haben das auch in den ganzen Abhandlungen, die sie Anfang der 20er Jahre geschrieben haben, auch breit und sehr treffend dargelegt. Die haben schon gesagt, wenn man den Zweck verfolgt, friedliche Verhältnisse, dann muss man dem Rest unterordnen und dann wird das alles ein Mittel. Und da ist Kunst nur ein Mittel. Also das war gar kein, das hört sich immer an, als ob sie, das wird so von uns manchmal so gegengehalten, dass sie dann immer noch Künstler waren oder Kunst nur noch technisch betrachtet haben. Also sie hatten schon noch eine Freude an der Kunst, das sieht man ja, wenn man die Veröffentlichung anschaut, aber immer gemessen an dem Zweck, den sie damit verfolgt haben. Und zwar taugt es was dafür, die Verhältnisse so zu ändern, dass die Leute nicht mehr darunter leiden. Diesen Schritt würde ich einfach nochmal stark machen. So, und die andere Frage war Formalismusdebatte. Also vielleicht kann ich da auch nochmal sozusagen die Ja. Frage erklären, weil ich glaube, also ich habe so den Eindruck auch von dem, was du erzählt hast und von dem, was ich so von John Hartfield vor allen Dingen kenne, dass die Malik-Leute da eigentlich nochmal eine ganz interessante Zwischenposition vertreten, weil was in der Formalismusdebatte passiert, ist ja zugespitzt, es gibt die Doktrin des sozialistischen Realismus, das ist verbunden mit einem festgelegten Stil, orientiert am Naturalismus. Und dann kommt es darauf an, den richtigen Inhalt mit dieser festgefrorenen Form zu verpacken. Und nur das ist sozusagen die gute, nützliche Kunst. Und da scheint es mir zu sein, der Schritt zu sagen, wir ordnen die Kunst einem übergeordneten Zweck unter und stellen den Inhalt in den Vordergrund, könnte so erscheinen, als ob es ein Schritt genau in diese Richtung wäre, diesen doktrinären Formalismusvorwurf. Aber auf der anderen Seite sieht man das ja gerade bei John Hartfield, dass es bei ihm immer sozusagen ein Verhältnis von Inhalt und Form gibt, weil ja er sozusagen, also der hat ja sozusagen nächtelang gesucht und geschnitten und sozusagen die politische Aussage, die musste sich eine ganz spezifische Form suchen und die Form stand nicht im Vorhinein fest. Also, und da scheint es mir sozusagen in dieser Akribie und in dem, also was daran heute ja auch noch sehenswert ist, steckt auch was drin, wo ich sagen würde, das geht nicht in dem reinen Inhalt auf, sondern also da gibt es ja eine Liebe zu Form und eine gewisse Verspieltheit und irgendwas, was sozusagen nicht aufgeht im reinen Inhalt irgendwie. Also fange ich mal, ich glaube, ich überlege jetzt gerade, wie ich anfange. Ich fange mal hinten an, bei Formalismus. Was ist eigentlich damit gemeint? Das ist die Selbstsicherheit von, ich sage jetzt mal, Kunstpolitikern, Kulturpolitikern, dass es eine bestimmte Art und Weise gibt, die zweckführend ist. Ja, wenn man so und so schreibt, dann ist die Kunst das richtige Mittel, um die Leute zu agitieren oder zu überzeugen, bei der Stange zu halten. So. Der Formalismus ist sowas, also wenn man ihn positiv ausfüllt, du sagst ja schon, der Realismus, positiver Held, keine Ahnung, realistisch erzählt, ja, das ist ja nicht nur Motive, also keine erfundenen Motive, sondern Realismus heißt eben Gegenstände der Gegenwart, aber auch realistisch erzählt, also nicht wild durcheinander, nicht, keine Ahnung, verschiedene Zeit, zu viele Zeitebenen, ja. Menschen drin, mit denen man sich identifizieren kann, etc. Ich überlege jetzt gerade aus meinem Literaturstudium, wie das alles ausgeführt wurde. So, das ist ja ungefähr das Instrumentarium, was sich so der Formalist hinlegt. So, jetzt muss man erst mal sagen, dass auf eine Art ist das total naheliegend. Wenn man sich die künstlerische Produktion der Kommunisten anschaut und der Linken, jetzt, ich will das jetzt nicht so einengen machen, schon so, und wenn sie den Zweck teilen, mit der Literatur die Leute erstmal, das meinte ich mit diesem Doppelding, ne, erstmal zu zeigen, ihr macht einen Fehler, wenn ihr diesen Verhältnissen nachrennt, also die Produktionsverhältnisse sind scheiße, der Zweck, der hier verfolgt wird, ist nicht euer Zweck, auch im politischen etc. Also dieses Destruktive, Zersetzungsliteratur ist so ein Schlagwort aus der Zeit. Und dann das Zweite ist, zu agitieren für die Alternative, die es da gibt. Da merkt man, dass man da nicht von Blumen und von Feen und von Einhörnern reden kann. Das ist ja viel zu verrätselt. Das ist ja der Beliebigkeit der Interpretation überlassen. Sie wollten schon, dass man schon begreift, worum es in dem Text geht. Also Butter bei die Fische, wenn es um neues Gesellschaftsmodell geht, dann redet man von der Gesellschaft, dann redet man von der Arbeit, dann redet man von dem Alltag der Leute. Also ist das in einer gewissen Weise auch naheliegend, die Wahl des Realismus. Und der ist erstmal auf eine Art immer, also schon vor den Doktrinen immer wieder bedient worden. Also wenn man sich Gorki anschaut, Tolstoi, die ja als so Idole so ein bisschen galten, aber wenn man sich auch die Sachen von Franz Jung anschaut, wenn man sich die Arbeiten von Sinclair anschaut, von Ilja Ehrenburg, das sind auf eine Art alles realistische Romane. Sie werben ja sogar damit, ja. Upton Sinclair ist die ganze Zeit irgendwo investigativ unterwegs, recherchiert, interviewt die Leute, liest Statistik und macht, bastelt dazu einen Roman. Reportageromane entstehen. Also das ist doch dem Zweck geschuldet. Man will von der Wirklichkeit, die es gibt, berichten. Erstens destruktiv, man erfindet nicht eine Geschichte von einem bösen Kapitalisten, sondern man nimmt fort. Man sieht, nimmt die Citroën-Betreiber, man nimmt die Leute, die deutsche Pharmazie betreiben, man nimmt die, die da sind. und man bespricht das. Das ist auf eine Art total naheliegend, dass man realistische Verfahren nimmt. Genauso bei der Alternative, dann redet man von dem Russland, was es halt gibt und beschreibt, was sind dort die Zustände. Und natürlich nimmt man nicht eine abgehobene, außergewöhnliche Figur, mit dem man will die Leute ja gewinnen für den Gedanken, die dem nicht im Wege steht, sondern man nimmt halt vielleicht eine Arbeiterfigur. Man nimmt auch eine, die nicht verzweifelt an dem Verhältnis, man will die Leute ja irgendwie motivieren, also eine positive Figur. Von der Seite ist das total naheliegend, dass sie auch wirklich alle zu dieser Art des Formalismus gekommen sind, von sich aus. Also wenn man sich die Veröffentlichung des Malik Verlag anschaut, deswegen habe ich so betont, es gibt eigentlich, glaube ich, nur zwei Lyrikbände da drin. Nicht ohne Grund. Ja? Also privat haben die alle sehr gerne Lyrik gelesen, aber für den Zweck taugt es halt wenig. Da wollte man halt zugreifende Prosa haben. So, jetzt machen die, ich sage jetzt mal, Kulturpolitiker halt eine falsche Abstraktion. Jetzt sagen sie, jetzt streichen sie den Inhalt durch und sagen, jetzt kann man fast blind so ein Mittel anwenden, Realismus, und dann hat man den Erfolg. Und das ist halt das Ganze von Füßen auf den Kopf gestellt. Ja, es funktioniert so nicht. Und es gab ja so viel, also unheimlich viel Einwände, auch von Seiten von Segers und von Brecht. Ja, es gibt ja die große Expressionismusdebatte, die dann auch immer querläuft ein bisschen mit der Formalismusdebatte. Die sagen, das ist eine Verwechslung von Mittel und Zweck. Ja, dass die alle aufs Mittel kommen, ja, aber das ist kein, damit kann man den quasi den Zweck nicht provozieren. Ja. Es gibt ja unheimlich viele bürgerliche Romane, die wunderbar zum sozialistischen Realismus passen, ohne dass die irgendwie ein Interesse hätten, den Sozialismus zu propagieren. Wenn man genau liest, sind das ganz andere Geschichten, was ganz andere Stärken. Also hier will ich nur auf den Fehler aufmerksam machen, die machen, und dass der nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern auf eine Debatte, auch auf eine interne Debatte rekurriert, die auf eine Art sehr vernünftig ist. Also gemessen an dem Zweck, den sie verfolgt haben. Es ist interessant, dass du da den Realismus quasi stark machst oder feststellst, das ist eine Art von Realismus, die wir machen, weil auf der anderen Seite gelten ja gerade auch Veröffentlichungen des Malik Verlags als avantgardistische Literatur. Ja. Und das ist ja gerade Majakowski. Und auch was du jetzt als Reportageroman benannt hast, das war ja oft, ganz oft montiert und wurde dann in den späteren Debatten genau als Formalismus halt irgendwie denunziert. Halt ja, irgendwie. Ja. Und auch John Hartfield, das ist sozusagen ja das Prinzip der Montage, ist ein zentrales Prinzip von Avantgarde gewesen. Ja, naja, das ist ganz witzig. Also wenn man in diese Debatten schaut, die Ende der 20er richtig massiv werden, in der Linkskurve geführt wurden, auch von Moskau aus geschweißt wurden, auch von den eigenen Vorstellungen, wie Kunst zu sein hat, es ist ganz witzig, dass die immer den bürgerlichen Bildungsroman als Ideal hatten. Und ich weiß gar nicht, wie viel Arbeiter wirklich gelesen haben, ja. Also es ist immer ideal auch gewesen, dass man die Arbeit erreicht mit billigen Büchern, aber ich kenne keine Statistiken, wie viel wirklich gelesen wurde unter Arbeiterschaft. Aber dass man glaubte, man müsste jetzt erstens, man dürfte ihn nicht zumuten, keinen künstlerischen Einfall, sowas wie eine Montage, sowas wie ein Zeitsprung, ja, das Pokologus, das würde man angeblich den Arbeiter verwirren. Und das Zweite ist, dass die ein Teil dieser Leute, die den sozialistischen Realismus gefordert haben, total neidisch waren auf die Qualität des bürgerlichen Romans und total erpicht drauf waren, einen großen sozialistischen Roman zu schreiben. Also einerseits was ganz anderes zu wollen, aber gleichzeitig haargenau dasselbe zu wollen. Und da waren die permanent im Widerspruch verwickelt. Und da, deswegen habe ich das so deutlich auch gesagt, die haben sich da daneben gestellt. Also die haben richtig Direktiven der KPD und der KPDSU außen vor gelassen und haben sich dem nicht untergeordnet und haben dann wirklich ihren eigenen Stiefel gemacht, weil sie, und das fand ich sehr intelligent, wissentlich, dass man den Zweck nicht nur mit einem Werkzeug durchsetzt, ja, sondern schon den Leuten mehr zutrauen kann. Und ich meine, das siebte Kreuz, ich meine, das ist jetzt nicht Malik, aber das siebte Kreuz von der Segers wäre halt durch die Brille des Formalismus gefallen. Ja. Das ist ganz witzig, gilt als einer der großen sozialistischen Romane, passt aber überhaupt nicht da rein. Ja. Also in der Hinsicht, bla bla bla, Punkt. Ja, wir sind sehr schnell sozusagen im Anschluss an den Vortrag in die theoretischen Debatten auch reingekommen. Vielleicht darum zu ermutigen, auch sozusagen ganz grundlegende Fragen zu stellen. Ein Punkt, den du jetzt angedeutet hast, kannst du was sagen, was von dem Verhältnis stand denn ein Wieland Herzfelde zur KPD? Ich weiß, also ich fand es immer sehr schwer, da was Vernünftiges aus den Dokumenten zu ziehen, die ich gelesen habe. Er ist Kommunist, er bezeichnet sich als Kommunist Und wenn man die Sachen liest, auch gerade die frühen, das ist keiner, es gab ja auch so Leute, die das damit kokettiert haben. Ja? Oder so halb zugestimmt haben wie George Cross, der hatte ja ein sehr ambivalentes Verhältnis zu den politischen Forderungen. Bei Herzfelde, ich verstehe das so, und wenn ich seine Ausführungen lese, glaube ich auch, er hat die Theorie auch kapiert, nehme ich dies ihm ab. Also ich glaube, er ist richtig Kommunist und hatte was gegen, ich sag mal, die Dummheit der Parteikader. Und er war ja nicht der Einzige. Also wenn man sich Rechtsäußerungen anhört, Segers, die ja frei sind von sowas wie das Bürgerliche, die waren ja auch überzeugte Kommunisten. Würde ich sagen, also von der Linie, er war Kommunist, auch wenn er sich der Organisation nicht unterordnen wollte unbedingt. Ja, da hat er immer eine Distanz gehabt. Im Exil gab es da andere Phasen. Es gibt hier, wie sagt man, ambivalente Berichte über seine Zeit in Prag, ob er Ottwald zum Beispiel dazu beigetragen hat, dass Ottwald quasi ans Messer geliefert wurde, 37 bei den Prozessen oder auch nicht. Das ist Auslegungssache, ich habe dazu wenig Kenntnis. Ja, und er hat sich ja nach dem Exil ja für die DDR entschieden, ist ja auch eine Ansage. Ja. Jetzt gibt es aus dem Publikum eine Frage, die so ein bisschen nach einem, ob du was weißt, zu einem Verhältnis zu Walter Benjamin. Ich lese die Frage einfach vor. Walter Benjamin hat die Brüder Herzfelde ja gut gekannt. Er war auch schwer beeindruckt von den Fotomontagen von John Hartfield. Trotzdem hat er nie im Malik Verlag veröffentlicht, oder? Warum eigentlich? Könntest du was zum Verhältnis Benjamin-Malik Verlag sagen? Ich weiß nur, also ich kann was sagen, was ich weiß und eins, was ich mir zusammen konstruiere. Das eine, ich bin über einen Bericht gestolpert, den Benjamin geschrieben hat. Und zwar sitzt er in einem Publikum als ein russischer Kulturfunktionär, also ein sowjetischer Kulturfunktionär in Berlin einen Vortrag hält, was denn Kunst sein muss und wie der Künstler sich da unterordnen muss. Und Wieland Herzfelde steht auf und wehrt sich dagegen, dass man Kunst nicht so plump als Mittel, als Leimrute, sagt er, verwenden kann. Und Benjamin, es gibt dann so zwei Nebensätze, findet das total in Ordnung und super, was der Herzfelde sagt und teilt es. Er führt es nicht groß aus, man merkt nur eine große Sympathie und Verständnis für die Art. So, das ist das eine. Zweitens, ich kenne bei Benjamin Sachen und würde, das wäre eine eigene Diskussion, da bin ich auch nicht vorbereitet, würde schwer tun, dass ich sage, er ist auf die Art, vielleicht, ich sage es mal ganz diplomatisch, auf die Art Kommunist, wie Herzfelde Kommunist war. Ich hätte da ein paar Einwände aufgrund meiner Lektüre, die ich jetzt aber nicht ausführen will. So. Das andere ist, es gibt ja sowas auch wie Absprachen unter den kommunistischen Verlagen und den kommunistischen Autoren. Man wollte ja so viel wie möglich erreichen, so viele Leute wie möglich erreichen. Man hat sich teilweise die Aufgaben auch, was wie veröffentlicht wird, unter den Verlagen aufgeteilt in Berlin, die sogenannten weltanschaulichen Verlage. Da gab es Verlage, wo man gesagt hat, okay, macht ihr die Sachsachen, ihr macht die historischen und wir machen die Literatur. Also die Menge an Sachtexten, die der Malik am Anfang verlegt hat noch, ist dann abgewandert zu sowas wie Verlag für Literatur und Politik zum Beispiel. Also ich habe dazu nichts gefunden, nur wenn ich mir die Programme anschaue dieser Verlage, gibt es nach und nach eine Spezialisierung. Also die treten nicht in Konkurrenz zueinander wie vielleicht ein bürgerlicher Verlag. Die teilen ja alle einen Zweck und versuchen, Ressourcen vernünftig einzuteilen. Und so werden dann auch mal fertige Druckstöcke, zum Beispiel von der Stille Don, komplett geschenkt. Also Malik hat das gesetzt und überlässt es komplett, was ist ja eine Rieseninvestition, ist mit Bleilettern so zweite Gewälze oder viertige Bücher zu setzen. Der Stille Don ist ja ein Mammutwerk. Überlassen. Also es gibt da Kooperation, Absprachen und so weiter. Und manche Autoren wurden zugeteilt Verlagen und manche Autoren haben von sich aus gesagt, wir veröffentlichen, wenn wir das Angebot von bürgerlichen Verlagen haben, gehen wir dahin, weil wir ein ganz anderes Publikum ansprechen. Und weil wir uns andererseits nicht etikettieren für ein Publikum, was dann sagt, Igitt, Kommunist. Also Kisch ist so ein merkwürdiges Hin- und Hergefahren. Der hat ja nicht, also der hat permanent Angebote gehabt, die Segers übrigens auch. Segers hat ja dann im Aurora Verlag veröffentlicht, aber die hatten permanent Angebote. Dort zu veröffentlichen, waren auch alle untereinander befreundet. Also Segers und Herzfelde hatten eine sehr, sehr enge Freundschaft. Und haben aber gerade gesagt, solange uns bürgerliche Verlage verlegen, gehen wir dahin, weil wir eine viel größere Käuferschaft haben und weil ihr das Geld, was ihr verdient, ihr viel besser anlegen könnt. Also wir schröpfen nicht euer Kapital quasi, verwendet das mal richtig. Und wir schröpfen quasi die Kapitalisten und haben darüber so ein viel größeres Publikum. Und die Inhalte sind ja so und so gleich, ob wir das jetzt bei Fischer verlegen, bei Kiepenheuer oder bei euch. Das ändert ja nichts daran. Im Buch steht ja dasselbe. Und so kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch aufgrund der Spezialisierung her oder was die Leute auch privat mit ihren Veröffentlichungen wollten. Also es muss ja auch sein, die stehen ja auch in Biografien, ja. In der Weimarer Zeit war ja noch nicht unbedingt klar, dass da ein Zweiter Weltkrieg kommt und ein Holocaust und ein Faschismus so kräftig auf den Putz haut, dass massenhaft Intelligenz flüchten muss. Ja. Man hat ja auch kalkuliert mit Professorenstellen zum Beispiel. Man hat dann halt nicht bei Malik veröffentlicht, sondern im Kassierer-Verlag. Ja. Und Benjamin war ja dann eher in so etablierten, schön geistigen Verlagen unterwegs. Mag auch ein Grund sein, aber das kann man alles mitdenken und ich finde es nicht so weit herbeigeholt. Ich würde einfach auch nochmal das Publikum aufrufen, gerne Fragen zu stellen, wenn es Fragen gibt, gerne Fragen auch jeglicher Art. Ich kann auch ein bisschen was über die Gestaltung erzählen. Das kam jetzt immer so hinten vor, aber weil da kann man eins zeigen und man begreift das Prinzip, wie die anderen funktionieren. Aber man hätte jetzt wirklich auch 2 Stunden lang. Ich finde ja auch die Lesezeichen sehr schön, die sie gemacht haben. Und die Buchcover und so. Man hätte wirklich auch viel dazu sagen können. Vielleicht gibt es dazu auch Fragen noch. Genau, vielleicht sozusagen, um die Diskussion am Laufen zu halten. Also interessant ist ja auch einfach die Exilgeschichte. Aurora hattest du jetzt genannt. Das ist ja der Verlag, den Wieland Herzfelde dann in den USA macht, um da deutschsprachige antifaschistische Autoren zu versammeln. Und daran sieht man ja schon, also die gehen ins Exil und bemühen sich quasi darum zu zeigen, es gibt hier einen Strang kultureller Auseinandersetzung, die anders ist als das nationalsozialistische Deutschland. Und die haben eigentlich eine große Sehnsucht, von Anfang an so schnell wie möglich eigentlich nach Deutschland zurückzukehren. George Cross bricht ja dann so ein bisschen damit und er ist derjenige, der in den USA bleibt. Und Hartfield und Herzfelde, der eine ist in London, der andere ist in den USA, können ja beide nicht so richtig schnell zurück, sondern kommen so mit sozusagen so ein bisschen Verspätung dann sozusagen als die Westexilanten zurück. Kannst du was dazu sagen, wie es denen dann in der DDR weitergegangen ist? Was sind da vielleicht für Geschichten zu erzählen? Na, so schillernd ist das nicht mehr wie in der Weimarer Zeit oder auch so schwarz schillernd wie im Exil. Na, die DDR hat sich sehr schwer getan mit Hartfield. Da galt auch ein bisschen aufgrund seiner, erstmal war er ja also nicht im kommunistischen Exil, ja. Er war nicht in der Sowjetunion. Er wollte auch nicht nach Mexiko, was ja so ein Zwischending war für viele Kommunisten, sondern er ist in London gewesen, was immer ein bisschen schief beäugt wurde. Anderen Kommunisten war es wurscht, bei Kuschinski war auch in England, da war es egal, aber bei Hartfield vielleicht in Kombination auch mit einem merkwürdigen Lebensstil, also er war ja Morphinist und dann war er eh nicht so linientreu, also der hat sich halt schon immer Distanz zu den Doktrinen, also ästhetischen Doktrinen verhalten. Also die DDR hat sich schwer getan, ihn zurückzuholen oder ihn zurückzulassen. Das ist ja, glaube ich, erst in den 60ern, späten 50ern oder so, ist er erst aus England zurückgekommen. Genau, aber was daran lag, dass er ja krank war, glaube ich, ne? Und deswegen nicht so, also er musste erst so einen bestimmten Grad der Gesundheit wieder erreichen, um halt so fähig zu sein für diese Reise. So hatte ich es gelesen. Ja. Gut, jetzt müssen wir die Quellen prüfen. Ich habe halt gelesen, dass der sich lange bemüht hat und dass es total kompliziert war und dass die gezögert haben, in ihre Einreise, also die Einbürgerung zu gestatten. Er ist erst relativ spät gekommen. Erstaunlich für die Prominenz, die er für die Kommunisten in der Weimarer Republik hatte. Also wirklich alle maßgeblichen Plakate in der Zeit sind Hartfield-Plakate. Der AIZ wurde wöchentlich Arbeiter mit. Illustrierte Zeitung, vielleicht um das Genau. nur zu Ja, nennen. genau. Genau, ein wichtiges Magazin von Willy Münzenberg herausgegeben, was sozusagen so ein internationales Organ auch sein sollte, um kommunistische Gedanken zu verbreiten. Ja, also Collagen, die gefürchtet waren, einerseits von den Faschisten und andererseits beneidet wurden aufgrund der Bildsprache und versucht wurde zu imitieren. Also er war einfach ein richtig großes Tier für die Linken. Und das ist dann schon erstaunlich, wie mit spitzen Fingern er angefasst wurde. Und er kam mir dann in die DDR zurück und ist ja dann so sachte, auch so merkwürdig. Ich hatte das Gefühl, auf so ein bisschen so Alibi-Stellen. Er war da im Deutschen Theater, durfte ein paar Kulissen machen. Er hat das Logo vom Deutschen Theater in Berlin entworfen und hat nebenbei ein bisschen produziert, ein paar Bilder, ein paar Grafiken gemacht. Aber jetzt weiß ich nicht, ob er auch keine Lust mehr hatte, aber er ist jedenfalls nicht mehr in seinem eigentlichen Metier reüssiert groß. Bei Herzfelde war es ein bisschen anders. Er ist 47, glaube ich, zurückgekommen aus New York. Hatte im Gepäck die Aurora-Bibliothek, also diese 11, 12 Bände, die in New York noch erschienen sind, in diesem Exilverlag, die ja komplett vom neu gegründeten Aufbauverlag als eigene Sektion übernommen wurde, auch immer mit dem eigenen Label Aurora-Bibliothek. Also es wurde ihm zugestanden, hier guck mal, das ist dein Werk. Und das wurde, glaube ich, auch so kommuniziert, das ist aus der Hand von Herzfelde. Er wurde gleich quasi ja, willkommen geheißen und er hat ja dann gleich eine Professur auch in Leipzig gekriegt für Bibliothekswesen oder Buchkultur oder Buchkunst oder so. Die Buchkunst glaube ich nicht, Bibliothekswesen oder so. Und war ja auch präsent. Er war immer in der Presse auch zugegen, also hatte sein Podium und hat auch Platz bekommen, quasi seine Malik-Geschichte zu historisieren, zu archivieren, auch ein bisschen seine Werte zu vertreiben. Obwohl es dann auch erst, glaube ich, in den 60er Jahren, der Katalog, den du da aus dem vorgelesen hast, aus den 60er Jahren, erst zur ersten großen Ausstellung kam in der DDR. Und dann, naja, er galt so als Anekdotenonkel, ein bisschen Herzfelde, bis in die 80er Jahre rein, aber da immer, immer präsent. Und Hartwig ist ja relativ schnell dann in den 60ern schon gestorben. Ne? Ja. Ja. Aber dann waren ja beide dann ausgeschlossen aus der Partei, was irgendwie so ein ganz komischer Beschluss war. Ja, aber kennst du die Gründe? Wo ja. Das würde ich jetzt auch Ja. fragen, wäre Ja. interessant. Ja, ich weiß halt auch, dass, also die waren nicht mehr aktiv, also die waren aber ja schon zur Weimarer Zeit nicht aktiv. Die haben ja das Interesse geteilt, haben sie aber mit ihren Gründen, die sie halt angeführt haben, nicht organisiert in den Ganzen, weil das dann viel zu viele Verbindlichkeiten und Zwänge gab und das wollten sie halt nicht, vernünftigerweise. Ja. Es gibt noch eine Frage, und zwar, wie war deren Auseinandersetzung mit Sexualität und Geschlechtercharakteren, wenn sich da bewusst damit beschäftigt wurde? Ich finde ziemlich offen. Also es gibt unheimlich viele Frauen, die veröffentlicht haben, also im Verhältnis zu anderen Verlagen, relativ viele Frauen, die veröffentlicht haben. Also vielleicht die bekanntesten sind, also nicht nur ich glaube, ein Drittel, für die Zeit relativ viel, ich glaube, ein Drittel der ganzen russischen Autoren, die es verlegt haben, waren Frauen. Also der neuen sowjetischen Autorinnen. Die gab es und man hat sie verlegt und hat sie quasi nicht diskriminiert und nicht verlegt, sondern die gab es und die fand man gut. Und da war, dass deine Frau geschrieben hat, überhaupt kein Ausschlusskriterium. So, erstens. Das andere ist, sie haben ja auch Autorinnen beschäftigt. Also Alex Wedding ist ja so ein Fall. Ja, Edel und Uncu, dieser berühmte Kinderroman, wurde ja auch im Malik verlegt. Hat er viele Jugendbücher geschrieben. Also klar, man kann wieder sagen, ja, das ist wieder so typisch Frauenmetier, Märchen und Kinderbücher, aber da hat man den Frauen ein Feld gegeben und das haben sie genutzt und man stand ihnen nicht im Wege. Das ist also erstes, was die Beschäftigung von Frauen betraf. Und das zweite ist das Thema Sexualität. Naja, das Thema ging schon darum, dass die bürgerliche Sexualmoral halt eine bürgerliche Moral ist. Und dass darin dieser Wert, Kern, wie sagt man, Keimzelle der Gesellschaft und zur Familie, muss halt geprüft werden, was ist daran. Und was folgt so einer Sexualmoral? Und da gibt es dieses Buch, Leitweg der Liebe von Upton Sinclair, schon, diesen Namen immer, Upton Sinclair, der ja eindeutig, so ähnlich wie Friedrich Wolf, hat ja auch ein Theaterstück zur Abtreibung gemacht, als Kritik gegenüber diesen Abtreibungsparagrafen da auch. Wenn man der bürgerlichen Moral, auch der bürgerlichen Romantik folgt, ist das eine Gewalt an sich, an seinem Gegenüber und in der Regel, weil physisch dann man immer der Stärkere ist, eigentlich oft in der Regel in der Gewalt an der Frau. Was dann Übergänge macht, sowas wie Terror in der Beziehung, weil man halt aufeinander verpflichtet wird, vertraglich, man macht ja einen Ehevertrag. Und was dann alle Übergänge zu Terror und und so weiter nimmt. Erstens und zweitens, weil der Staat besondere Pflichten und Rechte einer Ehe und einem Leben und einem Sexualleben überbürdet, setzt er halt fest, dass zum Beispiel Abtreibung nicht erlaubt ist. Zweitens ja überhaupt, dass die Verhältnisse schafft, dass es nicht nur nicht lohnt, ein Kind zu haben, sondern wo es noch ein Armutsrisiko ist oder ein Gesundheitsrisiko, ein Kind zu kriegen. Und das beleuchten die schon in manchen Büchern, wenn es halt Thema ist. Und das veröffentlichen sie. Und dafür sind sie dann ja auch, zum Beispiel Leitweg der Liebe galt ja als pornografisch kritisiert worden. Ich habe hier gesehen, dass es noch Leute gab, glaube ich, die getippt haben. Danke für die Antwort. Oder Bitte. Ja, jetzt geschrieben. weiß, ach, man weiß mal nicht, ob man so sehr verquatscht und verrätselt. Ja, man fällt einem so viele Sachen ein. Okay, gut. Ich überlege Ja. gerade noch. Ja, ich meine, kannst du noch was zu der Gestaltung sagen? Da hattest du gesagt, da könntest du noch Sachen ausführen. Ja, das wäre jetzt immer so nett, dann dieses Beispiel zu haben. Und ach, na, ich finde immer, es gibt ja ganz viele recht schlichte Gestaltungen. Also die haben ja nicht bei jedem Umschlag ein Meisterwerk hingelegt. Ich übertreibe jetzt mal, ich rede jetzt mal emphatisch, ein Meisterwerk hingelegt. Ja, manches sind dann einfach nur ein Porträt der Autorin und dann ist dann ein Name drunter und der Titel und das war's dann auch. Aber es ist erstens spannend, dass sie Fotografie benutzen. Also das ist ein. Auch da sagt man, was heute so durchgesetzt ist, wird man blind dafür. Man muss überlegen, man ist ja in den 20er Jahren. Foto ist eine Technik, das ist kein künstlerisches Medium. Das ist, man hat gemalt und gezeichnet, das ist Kunst. Ja. Erstens das. Und da den Schritt zu tun, sagen, nee, man verschönert in Anführungsstrichen ein Band damit, dass man ein Foto dran macht. Erstens, das ist schon zu der Zeit ein beachtlicher Schritt. So, also auch eine Ansage an die Kunstwelt natürlich. Zweitens finde ich, dass man immer vergisst, dass das eine Wirklichkeitsaussage ist. Also, keine Ahnung, wenn Dürer eine arme alte Frau malt, ist es halt seine Figur. Man guckt drauf und sagt, ja, das hast du halt so gesehen. Du interpretierst doch jetzt deine Mutter so und so. Ja? Das ist doch quasi die freie Willkür des Zeichners, die Welt so sich zu hinzulegen, wie sie im Kopf hat. Ja, und so ist dann auch der Einwand der Rezipienten, sagt, das hast du dir ausgedacht, ist ja nur gemalt. Wenn du ein Foto hinliest, hast du doch einen Beweis dafür, ja, der Referent ist im Gefolge, dann gibt es diese Frauen, da gibt es die Arbeiter, die so aussehen, da gibt es diese Szene, da gibt es die toten Soldaten. Und das ist ein Hammer, also ich versuche mich mal zurückzuversetzen in der Zeit, ja, also bei heute ist man ja, man kennt ja die Fotos der Welt, ja, man ist ja abgeklärt auf eine Art, aber was das für ein Bruch ist, man geht in einen Buchladen, man hat Goldschnitt, man hat Jugendstilornament, und man hat daneben eine harte geometrische Prägung, also diese Goldprägung, diese Rücken, die sind ja ganz hart geometrisch. Man hat als Schutzumschläge Fotos, die einen quasi anschreien, wie, also erstmal an sich als Foto in Affront sind, weil sie eine Wirklichkeit zeigen, die nicht mehr zu leugnen ist. Ja, das ist, wenn man Kunst, wenn man genussvoll lesen will, dann will man nicht sowas, ja. So erstens das. Und zweitens noch zugestützt wird, also dass nicht nur irgendeine Interpretation möglich ist, wie diese Soldatenromantik, sondern jetzt, der arbeitet ja immer weiter daran, dass er sagt, na, ich will mit dem Foto was ausdrücken. Und dass er trotzdem wieder auf eine andere Art des Fotos verweist, was er damit kollagiert, was er vielleicht nur daneben setzt, um die Interpretation quasi zu erzwingen, die er will. Und das springt einen schon ziemlich an und da ist er auch total erfindungsreich. Ja, aber was ja sozusagen dafür spricht, auch dass das Foto allein nicht ausreicht, sondern es Naja. braucht ja noch das Mehr offensichtlich. Das ist ja auch, was Brecht sagt zu dem Foto von der Fabrik. Daran, man kann daran was sehen, aber nicht das gesellschaftliche Verhältnis, das da drin steckt. Ja. Und so sozusagen, um das gesellschaftliche Verhältnis zu haben, braucht er zumindest die Gegenüberstellung von, also das sind diese dialektischen Buchumschläge, wo es immer sozusagen Position und Negation irgendwie gibt und halt dann noch komplexer halt diese Collagen einfach. Also, und das hat ja Hartfield auch irgendwie mal genannt, glaube ich, als bewusstes Lügen im Dienste der Wahrheit, Ja. nimmt ja eine Manipulation vor. Ja, aber immerhin basierend auf einer Wirklichkeit, die ja im Foto faktisch da ist. Und da ist es schon ganz schwerer, sich als Rezipient da distanziert dazu zu stellen, weil man schon auch wenigstens prüfen muss, heute erkennen wir ja sofort Collagen, aber damals war die Illusion, die Überraschung viel größer. Und das bewegt einen anders oder springt einen anders an als nur eine gezeichnete Das heißt, ein realistisches Bild, aber immer nur ein gezeichnetes Bild. Ja. Es gibt noch eine Frage, und zwar, Ja. ich bin leider gar nicht drin in der Thematik, aber könntest du äquivalente Verlage oder äquivalente Kunst von heute anbringen? Oh Gott, das sind Fragen. Erstmal nee. Also der Buchmarkt ist ja riesengroß. Also ich bin ja auch ein Realist, ja, ich bin ja Germanist und ich weiß, das ist unüberschaubar. Und gerade die Kleinverlage sind ja, einerseits gehen sie ein, aber andererseits gibt es gefühlt immer mehr kleinere Verlage und ich weiß nicht, es gibt garantiert irgendwo Spezialisierungen, die sowas nehmen. Und es gibt ja auch immer noch viele Verlage oder Buchgestalter, die ja bewusst eine Reminiszenz machen zu Malik, zu den Sachen. Also es ist einfach so Kulturgeschichte, dass die dann wirklich das auch aufgreifen. So. Aber vor Augen habe ich eigentlich nichts. Es ist ja auch, die Systemfrage steht ja auch nicht wieder. Das ging ja in der Weimarer Republik um was. Also die Systemfrage war ja prekär. Das war ja sogenannte unruhige Republik. Es wurde gestritten, die Kommunisten waren eine Riesenpartei, genauso wie die Faschos, die nachkamen. Es war ja unentschieden auf eine Art. Europa war irgendwie so halb im Umbruch oder nicht mehr, noch nicht ganz stabilisiert nach dem Ersten Weltkrieg. Es gibt dieses Riesenbeispiel Russland, ein Riesenland, was sein eigenes Ding macht, als quasi lebender Beweis dafür, die Gesellschaft kann man überwinden, also die gegebene kapitalistische. Das ist gar nicht historisch gegeben, ein historisches Gesetz, dass der Kapitalismus enden muss. Ja, also die Frage stand damals ganz anders. Jetzt sind wir, also seit 30 Jahren gilt der Sozialismus als, das ist der oberste Haufen auf dem Müllhalde der Geschichte. Darüber redet keiner mehr. Die Systemfrage steht in dem Sinne gar nicht. Also in dem Sinne würde ich sagen, die inhaltliche politische Auseinandersetzung steht gar nicht im Raum gerade. Formal findet man schon ab und zu so Anleihen an die Collage noch, das stimmt. Aber deswegen würde ich sagen, ist der Vergleich ein bisschen schräg. Mir fällt jetzt keiner ein, der von Verlagen, die so politisch dissend unterwegs sind. Ja, aber wie gesagt, ich habe nicht alles im Blick und vielleicht gibt es was, aber ich gehe gerade im Kopf durch, so die Kleinverlage, die ich ja auch kenne. Selbst die Kleinverlage, die jetzt so seit 10 Jahren, seit der Wirtschaftskrise, aber auch seit Pegida und den neuen Rechten und jetzt mit der Klimakatastrophe, gibt es ja auch unheimlich viele Verlage und auch kleine, die so Programmschriften machen. Und erstmal würde ich sagen, gestalterisch sind sie eher konventionell, was ja in Ordnung ist, aber auch inhaltlich bieten die nicht die Breitseite, den auch qualitativen Einspruch gegen die Verhältnisse, die ich jedenfalls in vielen der Malik-Sachen sehe. Das ist oft ein sehr konstruktiver Beitrag zu den Verhältnissen, den ich sehe, wenn es um was kann man mit dem Klima ändern und wie muss man den neuen Rechten begegnen, muss man ihnen reden oder nicht. Das sind doch sehr, also einerseits sehr kritische Texte zu diesen Gegenständen, das will ich Ihnen gar nicht Abrede stellen, aber sehr konstruktiv zu den Verhältnissen, die gerade da sind. Und da sind sie schon prinzipiell anders als die Malik-Sachen. Ich kann nur Kunstspektakel und Revolution andrehen. Was ist ja kennt auch, das jemand? Das ist ja auch im Magazinformat. Gibt's, genau, nur so als kleine Empfehlung vielleicht noch. Ja. Aber es gibt noch eine Frage, die ich vorlesen würde. Ja, bitte. Fand die Erwähnung der finanziellen Hintergründe und Widersprüche interessant. Auch die Notwendigkeit, sich einer kapitalistischen Produktion zu unterwerfen, aber auch die Überlegungen, sich Widersprüche zu eigen zu machen. Cross, der dem Bildungsbürgertum so gut gefällt, dass sie als kaufstarkes Publikum relevant sind für die Verbreitung radikaler Ideen. Diese Situation ist auch heute sehr sichtbar in der Kunstwelt und auch in der allgemeinen Vereinnahmung politischer oder radikaler Ideen. Inwiefern war oder ist heute diese Dynamik in der radikalen Kunst, / Politik problematisch, schädlich oder positiv fördernd? Finanzielle Sicherheit, / Umverteilung. Mann, ich rede über ein historisches Thema und soll mich mal zu aktuellen Sachen positionieren. Okay, ich versuche es mal. Ich kann ja alles. Ich kann ja labern heute, ich habe ja Freifahrtschein. Ich würde es so handhaben, wie es Malik auch handhabt. Und ich sage erst mal, um mir irgendwie das Thema zu vergegenwärtigen und dann wirklich, dann muss mal kurz überlegen, ob ich sowas kenne. Also, die waren ja deswegen gewitzt, weil sie überhaupt keine Idealisten der Kommunisten waren. sagen, oh, wir verraten die kommunistischen Gedanken, wenn man jetzt das in einer warmen Form darbietet, den Gedanken. Die sagen, der Gedanke ist der Gedanke und ob der jetzt in einem kommunistischen Buch steht, wo es vielleicht in der zukünftigen Gesellschaft das Buch als Ware nicht mehr existiert, sondern frei verfügbar oder in einem Buch, was man kaufen soll, das ist ja kein Minus am Gedanken. Der Inhalt bleibt doch der gleiche. Und eher ist es doch, den Zweck, den wir verfolgen, müssen wir doch jetzt instrumentell mit den Sachen umgehen, die da sind. Da kann man sich doch ideell dagegen stellen, wie man will und den Kapitalismus verfluchen, wie man will. Man kann ihn nur überwinden, wenn man sich das, was er wenigstens noch an Instrumenten bereitstellt, zu eigen macht. Um zu versuchen, kann man auf dem Weg irgendwie seinen Inhalt wenigstens vermitteln. Wenn man schon kein anderes Machtinstrument hat, haben sie ja nicht gehabt, außer das. Er hat halt Gedanken gehabt. Alle Medien, alle Öffentlichkeiten, sei es jetzt Theater, sei es Buch, sei es Zeitung, waren ja kapitalistisch wenigstens organisiert. Und so betreut durch die Politik, durch die Zensurbehörde und so weiter. Man musste halt das irgendwie nutzen, eine andere Chance hatte man halt nicht. Und es wäre bescheuert, tatsächlich nicht jedes Mittel zu nutzen, wenn man eine Revolution will, was man da hat. Und sei es so ein Buch, was man, wo das der dummerweise Widerspruch ist, das müssen die Leute erst kaufen oder das muss ich irgendwie erst finanzieren, bevor es in den Druck geht und so weiter. Und da haben die halt einen sehr instrumentellen, einen sehr gewitzten Weg gefunden, wo selbst die großen Verlage, Fischer und so weiter, total neidisch waren, dass dieser kleine Verlag so furchtbar erfolgreich war. Es war ja, also die Nazis hatten auch viel Freude daran, dann die Konten zu konfiszieren 1933. Die waren nämlich prallvoll. Ja, also das war einfach ein wirtschaftlich total guter Verlag. Und keiner musste aber in diesem Zusammenhang Hunger leiden. Ja? Das waren zwar Idealisten, aber alle konnten auch leben davon. Also erstmal, ich wollte stärken, dass man nicht zu so einem Idealisten des Inhalts wird und sagt, Igitt, man muss wählerisch sein bei den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Man muss halt die Mittel greifen, die halt da sind und sie halt benutzen. Und so ein Verständnis hatte Malik Verlag und ich finde es sachgemäß oder zweckgemäß so. Und insofern es heute noch Künstler gäbe, die Kommunismus machen wollten. Und die benutzten jetzt so eine blöde Verkaufsgalerie für ihren Inhalt und sie würden darüber ein Publikum erreichen. Ja, Mai, sollen sie es doch machen. Und wenn sie jetzt noch einen Käufer finden, der das Ding für so viel Geld kauft, dass er wenigstens jetzt 3 Jahre davon leben kann und weiter kommunistische Inhalte zu produzieren, ja, umso besser. Warum hungern und kein Geld für Material haben, weil man sagt, man geht nicht in eine Galerie. Also ich würde auch viel zu instru also ich würde auch ganz instrumentell darauf schauen. Und ob man dann vereinnahmt wird, ist ja sehr die Frage. Also Inhalt ist ja sehr widerstandsfähig. Also ist schon sehr die Frage, wie man seinen Inhalt verrätseln muss, damit es gekauft und ausgestellt wird. Und da würde ich sagen, macht es Abstriche an der Wirkung oder Wirkmächtigkeit von oder immer am Werkzeug so eines Stückes Kunst. Ja, und ich meine, sie sind ja einfach genug angeeckt. Also wie oft hat die Genau. Zensur zugeschlagen? Ganz viele Gerichtsprozesse musste halt Wieland Herzfelde führen. Also das ist ja sozusagen, auch wenn sie da sozusagen strategisch vorgehen und so eine Verkaufsstrategie haben, also sozusagen, sie mussten ja, also die Reaktion hat ja gezeigt, dass sie da irgendwie auf dem richtigen Pfad auch waren. Und damit gehen sie ja dann wiederum sehr listig um. Also es Ja. gibt zum Beispiel, glaube ich, dieses eine Buch von Upton Sinclair, wo irgendein Firmenname drauf war oder so, wo Ja, das Alkohol. dann, ja genau, da, bei dem Alkohol, bei der Flasche, da wurde dann sozusagen der Text, der die Zensur erklärt hat, halt über die Flasche drüber geklebt. Das heißt, da wurde sozusagen der Zensurvorgang selber thematisiert. Dann gab es noch ein Ja, Buch, und wo zitiert, das gibt's, und in der Erklärung ist selbst der Firmenname drin. Das war der Witz. dann Upton Sinclair musste irgendwas auch irgendwie zensieren oder so und da hat er so Feigenblätter drüber gedruckt und dann gab es dazu dieses Lesezeichen, wo dann drauf stand, jedermann sein eigener Zensor. Das Lesezeichen war halt auch in diesem Feigenblattformat. Genau. Sowas halt. Ja, und Hand aufs Herz, ne? Trotzdem zu glauben, Kunst sei was politisch Mächtiges, ist auch was sehr Relatives. Also die haben ja auch eingesehen, ich meine, da kam der Faschismus. Die Bücher sind auch, also es gibt so schön, also wenn man die Listen sich anschaut, hat das Gefühl, 2/3 der Bücher waren Autoren des Malik Verlags. Also die, erstmal hat es den Faschismus nicht aufgehalten, zweitens, so ein Buch kann halt schnell verbrannt werden und dass dann im Dritten Reich nicht aus dem Untergrund eine Malik-Leserschaft eine Revolution gemacht hat, ist ja auch verbürgt. Also Da muss man auch sagen, also wenn man sowas will wie eine gesellschaftliche Bewegung, dann ist vielleicht auch Kunst nicht ist was Schönes und ich habe da auch mein Herz ein bisschen dran, aber es ist vielleicht nicht das beste Mittel, um eine Revolution zu machen. Aber gleichzeitig waren sie ja auch gefürchtet, gerade von den Nazis. Also das zeigt ja diese Ja, Prag-Affäre. klar. Ohne Frage wird es von der Herrschaft auch oft als gefährliches Mittel anerkannt. Aber die Bücher haben ja existiert. Upton Sinclair ist millionenfach verkauft worden. Auch Ehrenburg wurde viel verkauft. Die russischen Autoren, die sowjetischen, sind auch massenhaft verkauft worden. Aber wenn man jetzt guckt, Folge davon relativ. Also, man darf, also ich glaube, die waren auch Realisten, man darf auch so ein Buch nicht überbewerten. Ja? Das ist auch sehr relativ zu den Gewaltmitteln, die in der Welt sind und die Gewaltverhältnisse, die ökonomisch existieren und politisch existieren. Da ist so ein Buch was sehr Relatives oder so ein Cover. Aber das ist halt auch, also das, da waren sie auch nicht naiv. Da haben sie halt gesagt, da ist halt die Bedingung, um das aus der Weg zu machen, ist halt zu schaffen, ist halt die Masse der Leute, die halt das Einverständnis aufkündigen und nicht mehr mitmachen. Und wenn der Staat sagt, ab an die Front halt, dass es einen Streik gibt oder dass die Leute sagen, nee, nicht mehr und maximal vielleicht. Oder sowas wie eine, die Waffen selbst in die Hand nehmen und gegen andere Leute vorgehen. Also dafür ist vielleicht so eine Literatur ganz gut. Ja. Vielleicht können wir einfach mit Literaturhinweisen schließen. Ich hatte am Anfang schon gezeigt, hier dieses von Wieland Herzfeld herausgegebene der Malik Verlag Ausstellung, also das ist der Ausstellungskatalog zur Malik Ausstellung in der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin. Und die sind antiquarisch sehr günstig zu bekommen. Also das ist so ein bisschen, das ist eigentlich ganz interessant, weil die Malik Bücher selbst sind ja tatsächlich Liebhaberstücke, weil die so, also weil die ja Buchgestaltung revolutioniert haben und die, also das ist halt, die Preise gehen immer weiter in die Höhe, das kann sich kein normaler Mensch leisten. Aber eben diese Sachen, die halt in der DDR erschienen sind, sind sehr günstig. Und hier zum Beispiel sind eben ganz viele von diesen Buchcovern und auch einige von den Collagen von John Hartfield halt einfach drin. Also es ist einfach sehr schönes Anschauungsmaterial. Dann gibt es die Autobiografie von Wieland Herzfeld. Wie heißt die? Immergrün. Immergrün. Die Genau. endet in den 50ern, aber bis dahin ist halt viel Jugend, Malikzeit, Exilzeit, auch Kriegszeit, Erster Weltkrieg mit seinen Sabotagen, sind die Sachen drin. Wieland Herzfelde hat auch die Biografie seines Bruders John Hartfield geschrieben, auch sehr günstig zu bekommen und auch mit sehr vielen Abbildungen drin enthalten in der DDR-Ausgabe und gilt auch, glaube ich, so als, also gilt als solide Biografie einfach. Und es gibt von Ulrich Faure das Buch Im Knotenpunkt des Weltverkehrs. Ja, ich glaube, so ist der Titel. Genau, also im Aufbau Verlag erschienen 1992. Genau, auch sozusagen, wo alle Geschichten, die vielleicht Wieland Herzfelde so verstreut immer wieder erzählt, nochmal sozusagen auch quellenbasiert einfach zusammengefasst werden und man bekommt einen sehr guten allgemeinen Überblick auch über die Debatten, die halt im Zuge des Malik, also in diesem Zusammenhang des Malik Verlags geführt wurden. Ja. Ich kann auch noch ein paar Tipps geben. Wir sind ja im 21. Jahrhundert, nicht mehr buchgebunden. Es gibt im Internet total gute Sammlungen. Eines ist, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, Hartfield Online oder so ähnlich von der Akademie der Künste. Die haben den ganzen Hartfield-Nachlass in ihren Besitz digitalisiert und verschlagwortet und untereinander vernetzt. Und da kann man gut stöbern und kann auch in, sagt man, Entwürfe gehen von manchen Collagen und man kann teilweise so weit reinzoomen, dass man selber sieht, wo er geschnitten hat und wo er Klebestreifen angewendet hat. Das ist manchmal ganz witzig. Also das ist empfehlenswert, es ist kostenlos, man kann sich auch anmelden, da gibt es auch Tools, dass man sich Sachen, so Lesezeichen setzen kann und so weiter. Das finde ich total lohnend zum Stöbern. Ist auch kommentiert, also es gibt auch immer kurze Kontextanalysen, damit man irgendwie was manchmal was anfangen kann mit manchen Sachen. Und dann einfach bei der Suchmaschine ihres Vertrauens mal suchen. Und zwar die ganzen Zeitschriften, sei es jetzt Jedermann, sein eigener Fußball, der Gegner, also zwei Jahrgänge, total spannende Analysen, Zusammenstellungen der Diskussion der Zeit oder die Pleite. Die sind fast alle digitalisiert, Die ne? sind alle digitalisiert, die findet man alle online in dem einen oder anderen Museum. Es gibt ein Museum in Zürich, was die kompletten Dadaisten digitalisiert hat. Da kann man stöbern und da sind die ganzen Originaltexte und auch viele Grafiken von George Grosz zu sehen. Das ist sehr lohnenswert und halt preiswert zu haben, weil es nichts kostet. Also Genau, und hardfield.adk.de. Also Da ist, heißt genau, das ist dieses umfassende digitalisierte Archiv quasi komplett Hartfield. ja. Genau, es gibt noch die Frage, gibt es eine Quelle zu der erwähnten Stelle von Benjamin über Wieland Herzfeld? Ja, aber nicht aus meinem Kopf. Einfach mal kurz dann die Mailadresse irgendwie im privaten Chat mitteilen und dann schicke ich Ja, die. ich habe den Kontakt. Ja, Okay, okay. wird nachgeliefert. Ich würde sagen, bis hierher erstmal dank den Leuten, die hier zugehört haben und hoffe, dass es spannend, so dass sie es so spannend fanden wie ich. Dank dir, Steffen, danke an die ACC-Galerie, danke an den technischen Support auch. Ja, und dann würde ich die Veranstaltung erstmal beenden an der Stelle. Ja, danke auch an die Runde und an die Fragen. Ja.